Unser Zeitalter ist seinem Wesen nach tragisch. Darum weigern wir uns, es tragisch zu nehmen. Die Katastrophe ist über uns hereingebrochen. Wir haben uns an die Trümmer gewöhnt. Und wir beginnen, neue kleine Behausungen, neue kleine Hoffnungen aufzubauen. Wenn wir uns keinen Weg durch die Hindernisse bahnen können, gehen wir drumherum oder klettern überweg. Wir müssen leben, wie viele Himmel auch eingestürzt sein mögen. Lady Chatterley's Lover von D.H. Lawrence. Auf Wiedersehen. Und kommen Sie gut nach Hause, ja? Ja, auf Wiedersehen. Bis bald. Auf Wiedersehen. Leben Sie wohl. Gott sei Dank, dass Sie weg sind. Aber Sie waren doch ganz nett. Ein bisschen rührend, wie sie sich bemühen, die richtige Mildtätigkeit zu üben. Aber im Zeus, Conny, du musst einen breiteren Buckel haben als ich, wenn du das aushalten kannst. Constance Chatterley konnte es nicht aushalten. Aber sie wusste ja, dass sie es nicht aushalten musste. Clifford war nicht beliebt. Er wurde nur bemitleidet. Er war immer zu intellektuell, zu frivol gewesen, hatte sich immer für zu gescheit gehalten und sich zu demokratisch benommen, um sich in der Grafschaft beliebt zu machen. Sie wussten, dass er sich über sie alle lustig machte. Er hatte sogar vorgegeben, eine Art Sozialist zu sein, abgesehen von den pazifistischen Gedichten und Zeitungsartikeln, die er geschrieben hatte. Im Grunde war er genauso konservativ wie der übrige Adel der Grafschaft. Aber Sie bringen doch ein wenig Abwechslung nach Rugby, oder nicht? Der Krieg hatte Lady Chatterley in eine sehr kritische Lage gebracht, aber sie entschloss sich zu leben und zu lernen. Sie heiratete Clifford Chatterley 1917, als er für einen Monat auf Urlaub zu Hause war. Es wurden ihre Flitterwochen. Dann ging er nach Flandern zurück, um 6 Monate später, mehr oder weniger zerschossen, nach England zurückgebracht zu werden. Constance war damals 23 Jahre alt und er war 29. 2 Jahre blieb er in ärztlicher Behandlung. Dann wurde er für geheilt erklärt und konnte ins Leben zurückkehren. Die untere Körperhälfte, von den Hüften abwärts, für immer gelähmt. Soll ich dich ein wenig in den Park fahren, Cliff? Danke, Conny, jetzt nicht. Komm schon alleine zurecht. Die erregende Tatsache, am Leben zu sein, begann sich bei Clifford abzunutzen. Anfangs hatte er es schrecklich aufregend gefunden, mit seinem motorisierten Rollstuhl langsam zum Wald zu tuckern und die Blätter fallen, die Eichhörnchen Nüsse sammeln oder einen Specht klopfen zu hören. Und wenn er ein totes Kaninchen liegen sah oder selber Fasanen und Vögel geschossen hatte, erfüllte ihn ein merkwürdiger Jubel. Und ich bin noch da. Und wieder eins. Als er sich nach 2 bis 3 Jahren schließlich an den Gedanken, lebendig, aber ein Krüppel zu sein, gewöhnt hatte, begann die Erregung, die ihn angetrieben hatte, zu verebben. Er wurde reizbar und verkrampft. Er saß stundenlang da und tat nichts. Constance versuchte, ihn für das reparaturbedürftige Haus und die sehr schlecht gehende Zeche von Travers Hall zu interessieren. Du verstehst so viel vom Bergbau, Clifford. Könntest du nicht etwas wegen der Grube unternehmen? Stell dir vor, wenn sie schließen müssen, welch eine Fülle von Elend für andere Leute und welche Belastung für uns. Alles wird letzten Endes schließen müssen. Wir werden von Rugby fort müssen. Jeder, der einmal Rugby gelebt hat, musste eines Tages fort. Warum nicht du und ich? Wenn Constance ihn so reden hörte, gefror das Leben in ihr. Sie schleppte sich mühsam, stumm und verbissen von einem Tag zum anderen. Sie hatte einen stummen, aber sehr kraftvollen Willen. Ihre Ehe sollte trotz allem ein Erfolg werden. Sie wollte es und sie würde nie nachgeben. Clifford konnte ihr nie ein Gatte sein. Sie lebte mit ihm als verheiratete Nonne, die durch Mangel an Gebrauch wieder Jungfrau geworden war. Ja, sie würde als Jungfrau aus Mangel an Gebrauch leben. Auch das tat sie bewusst und willentlich. Während der ersten paar Jahre. Dann begann sich etwas in ihr unter dem ständigen Druck zu beugen. Sie wurde unnatürlich still. Eine Stütze gab langsam nach. Sie konnte es fühlen. Und wenn sie zusammenbrach, würde Clifford mit ihr, über ihr zusammenbrechen. Sie wusste es. Du brauchst mehr Leben, Conny. Du brauchst mehr Geselligkeit, mehr Vergnügen. Du brauchst junge Leute in deinem Alter. Du solltest tanzen. Ja. Und du solltest ein bisschen flirten. Nicht mit solchen Burschen, wie Clifford sie hier hat. Die sind nichts für eine Frau. Komm für ein oder zwei Monate mit mir nach Südfrankreich. Wirklich, Conny. Komm mit. Das wäre letzten Endes das Beste für dich und auch für Clifford. Ich nehme die Folgen auf mich. Ich kann Clifford im Winter nicht alleine lassen. Ihr Vater, der alte Sir Malcolm Reed, war es, der sie warnte. Er war groß und beleibt und fleischig und er genoss das Leben mit Bedacht. Aber er hatte eine feine, spürsinnige, vielleicht egoistische Nase und ein gewisses unheimliches Gefühl für Menschen. Du bist nicht du selbst. Ihr steuert auf einen Sturz zu, ihr beide. Nach dem Essen will ich mit Clifford reden. Du lässt uns dann allein, hm? Sir Malcolm, den Cliffords Gesellschaft nervös machte, aß äußerst ungern an seinem Tisch. In diesem Hause herrschte eine verheerende Sparsamkeit, besonders was die Getränke angeht. Kriege ich hier einen anständigen Whisky oder nicht? Er stand mit dem Rücken zum Kamin. Clifford saß angespannt in seinem Rollstuhl. Weißt du, ich finde nicht, dass Conny im Großen und Ganzen besonders gut aussieht. Was meinst du? Ich verstehe solche vagen Wendungen nicht. Wenn man ein so abgeschlossenes Leben führt wie sie hier, ohne die Interessen und Vergnügungen, die bei ihrer Jugend natürlich und notwendig sind, muss man darunter leiden. Diese Jahre können ihr ernsten Schaden zufügen. Ernsten Schaden? Ja, lebt sie denn hier abgeschlossen? Sie ist abgeschlossen. Ob aus freiem Willen oder nicht, das macht keinen Unterschied. Sie ist abgeschlossen, abgesperrt von dem Leben, das für ihr Alter natürlich wäre. Ja, gewiss. Sie hat das Unglück, meine Frau zu sein. Ach, ich gebe zu, dass sie Unglück hat. Nicht direkt, weil sie deine Frau ist, sondern weil sie das sehr betrübliche Missgeschick teilen muss, das dir zugestoßen ist und das niemand tiefer bedauert als ich. Und dein Heilmittel, ja? Hast du denn eins vorzuschlagen? Ich möchte, dass sie den Winter über mit mir nach Südfrankreich kommt. Den Winter über? Hm? Nun ja, wenn sie reisen will, so liegt es bei ihr. Ist es nicht eher deine Pflicht, dafür zu sorgen, dass sie eine Erholung bekommt von dem Leben, das sie hier führt? Ich bin durchaus bereit, Conny für den Winter nach Südfrankreich zu schicken. Ich bin durchaus bereit, sie alles tun zu lassen, was sie wünscht. Aber ich kann sie nicht zum Leben zwingen. Du könntest es versuchen. Sie weiß genau, dass es zwecklos ist, sich etwas zu wünschen, was zu erhalten sie nicht hoffen kann. Was könnte sie sich wünschen, was zu erhalten sie nicht hoffen kann? Hm? Was? Wenn du das nicht weißt, ich weiß es nicht. Sein Schwiegervater blickte unter merkwürdig ausdrucksvollen Augenlidern auf ihn herab. Und das Schwert traf unmittelbar in Cliffords Seele. Er hatte sich tatsächlich angewöhnt zu vergessen, dass Constance eheliche Rechte oder eheliche Wünsche haben könnte. Aber jetzt hatte sein Schwiegervater ihn brutal darauf gestoßen. Sir Malcolm trank seinen Whisky aus und ging zur Tür. Ich will mal sehen, wo sie ist. Früh am Morgen verließ Sir Malcolm Rugby mit seinem Wagen. Conny schaute hinter ihm her. Und wider Willen empfand Conny gegen ihn etwas vom Ärger, den ihre Mutter früher empfunden hatte. Wie er einem durch die Finger schlüpfte. Und wider Willen sah sie ihr Leben plötzlich mit den Augen des Vaters. Als ein trübseliges, pedantisches, verächtliches Dasein. Ein feiges Hinnehmen des Prinzips der Hölle auf Erden. Es war ein schöner, sonniger Tag im Spätherbst. Der Park mit seinen Eichbäumen und dem dürren Gras, den Schafen, die stumm auf dem Abhang weideten, dem nahen Blau der Ferne, dem opalisierenden Dunst, durch den man die letzten gelben und braunen Eichenblätter sah, all das erschien unwirklich, eine Vision aus der Vergangenheit. Clifford fuhr mit seinem Stuhl langsam den Park entlang. Sein Blick fiel auf den völlig kahlen Hügel, den sein Vater hatte für den Krieg abholzen lassen. Die Luft tut gut. Ja. Wollen wir ein Weilchen hier bleiben? Magst du dich ein bisschen setzen, Conny? Schau, hier auf diesem Baumstumpf da. Ja. Konstanz setzte sich. Gerne. Und roch den Sterbegeruch von Laub und Sonne und Waldland. Wer wird nach uns hier sein, Conny? Die Kumpels von Tevers Hall werden eine Art Vergnügungspark daraus machen, wo nicht einmal ein Vogel in Ruhe sein Nest bauen kann. Vielleicht wird es nicht so. Nicht immer geschieht das Nächstliegende. Vielleicht kommt es ganz anders. Aber wie soll man bei einer Bevölkerung, die jährlich um Millionen wächst, die dadurch bedingte Verwüstung verhindern? Sie werden alle Schranken durchbrechen, rein durch das Gewicht der Zahlen, und es wird ein Sumpf von vulgären Leuten von ordinärer Gewöhnlichkeit sein. Gott sei Dank werde ich das Schlimmste wohl nicht mehr erleben. Ich nehme an, die Welt wird auf ihre Weise zu Ende gehen. Es hat keinen Zweck, sich etwas zu wünschen. Vermutlich nicht. Gib mir deine Hand, ja? Er langte über die Armlehne seines Stuhls und nahm ihre warme, weiche Hand in seinen nervösen Griff. Als er ihre Hand umfasste, fühlte sie das Leben aus sich verströmen, fortebben, fort von ihm, zurück zu ihrem Herzen, um dort zu sterben. Du bist einsam, Conny, nicht wahr? Möchtest du eine Weile weggehen? Vielleicht solltest du das. Warum? Für deine Gesundheit, für deine Nerven, für deine Laune. Ich fürchte, du könntest zu deprimiert werden. Ich werde nicht deprimiert. Was würde es nützen, wenn ich wegginge? Meine Gedanken würden nicht wirklich mitgehen. Ich würde die ganze Zeit an dich denken müssen. Du würdest mich mit deinem Willen festhalten, wie weit ich auch ginge. Du glaubst doch nicht, dass ich versuchen würde, dich daran zu hindern, zu leben und dich zu amüsieren. Hör zu, Conny. Du weißt, dass dein Vater mir Vorwürfe gemacht hat, ich ließe dich nicht leben. Und in gewissem Sinne hindere ich dich wirklich, das äußerliche, oberflächliche Leben deines Körpers zu führen. Vielleicht musst du dich amüsieren, wie die Frauen in den Nachtlokalen. Vielleicht brauchst du Jazz und Flirt und Männer, die mit dir schlafen, oder einen Mann. Ich kann es nicht. Wenn es für dich eine Notwendigkeit ist, du bist ja deines Vaters Tochter, dann tu es. So. Das also wollte er sagen, dachte Lady Chatterley. Und so gänzlich ohne einen Funken von Zärtlichkeit oder Trauer um sie beide. Wie seltsam und beleidigend das alles war. Was war das für eine Stimme, die da aus dem Rollstuhl zu ihr sprach? Was war das für ein Geschöpf? Sie hörte zu und hörte alles auf ihre Weise. Es erfüllte sie mit großer Trauer. Es war das Ende ihrer Ehe im inneren Sinn. Aber was würdest du machen, wenn ich ein Kind bekäme? Wenn du dich nicht scheiden lässt, wäre es vor dem Gesetz dein Kind. Würde dich das stören? Naja, natürlich stört mich das alles. Aber ich bin auch bereit, es mit allem aufzunehmen, um das Beste daraus zu machen. Du meinst, du willst nicht, dass ich dich verlasse? Ja, das meine ich unter anderem. Du glaubst nicht, dass du mich an einen der Männer, die sich in mich verlieben würden, verlieren könntest? Es gibt Dinge, die mächtiger sind als Sex und viel tiefer gehen. Sex ist nur ein zufälliges Ereignis. Genau wie das Abendessen, wenn man auch nicht ohne es leben kann. Und weil zwischen dir und mir etwas viel Stärkeres ist als Sex, würdest du mich wahrscheinlich nicht um eines Beischläfers willen verlassen wollen. Du würdest mich die ganze Zeit im Arm deines Willens halten. Im Arm meines Willens, wenn du es so nennen willst. Na komm. Ruff! Na komm, Hundchen. Aus dem Seitenweg kam der Wildhüter auf sie zu. Sir? Ach, da sind Sie ja, Parkin. Ja, Sir. Würden Sie bitte meinen Stuhl umdrehen und mich in Gang bringen, dann habe ich es leichter. Constance trat von dem Stuhl zurück. Bitte? Der Mann tippte schweigend mit einer flinken, unwilligen Bewegung an seinen Hut und sah sie mit einem raschen Blick seiner rötlich-braunen Augen an. In ihrer Verwirrung von Gedanken und Gefühlen erwiderte sie seinen Blick fast ohne es zu merken. aber die wachsamen Augen des Mannes erfassten die ungelöste Verwirrung in den großen blauen Augen der jungen Frau und den unbewussten Funken eines Appells. Er fühlte, wie dieser sonderbare Funken eines Appells ihn irgendwo anrührte. Werden Sie allein fertig oder soll ich Sie fahren? Vielleicht kommen Sie lieber mit und schieben ein bisschen bei der Steigung im Park. Ja, Sir. Rechts. Verstreut beobachtete links, sie den Wildhüter, wie er langsam den Stuhl schob und Clifford den steilen Abhang des Parks hinaufhatz. Langsam, Vorsicht. Ja, Sir. Vorsicht, Parkin. Constance gefiel die Farbe seines grünlichen Anzugs mit den rehfarbenen Wickelgamaschen. Doch sie mochte seine harte, unpersönliche Art nicht, mit der er einen anstarrte, wenn man ihm einen Befehl geben musste, als wolle er sagen, bei dir stimmt wohl irgendwas nicht. Auch nicht die zu deutliche Erleichterung, mit der er sich zurückzuziehen pflegte. Aber jetzt, während sie ihn beobachtete, wurde ihr klar, dass er aus Instinkt, aus Notwendigkeit allein war. Dass er seine Mitmenschen lieber vermied, als sich auf sie zu stürzen. Du bist doch nicht müde. Oh nein. Sie merkte, dass der Wildhüter sie ansah. Und sie blickte ihn an. Und begegnete seinem unbewusst forschenden Blick. Alles in Ordnung, Sir. Tatsächlich hatte sie die ganze Zeit in seinem Bewusstsein geflackert, seit er sie heute Nachmittag zum ersten Mal angesehen und in ihre großen blauen Augen geblickt hatte, die voll waren von unbeschreiblichem Kummer, sodass sie ihn gar nicht wahrgenommen hatte. Ihm war zum ersten Mal klar geworden, dass sogar für sie, ihre Ladyship, nicht alles so ging, wie sie wollte. Und jetzt plötzlich merkte Parkin, dass die Frau litt, dass sie sozusagen am Ertrinken war. Irgendetwas beunruhigte ihn. Er hatte sich jetzt seit langem jeden Gefühls enthalten. Er hatte Schluss gemacht mit Gefühlen seit dem Krieg und seit der Sache mit seiner Frau, die ihn verlassen hatte. Und doch, obwohl sein Herz nicht berührt worden war, ein Funke war in seine heißblütige Fantasie gefallen. Danke für Ihre Hilfe, Parkin. Gute Nacht. Gern geschehen, Sir Clifford. Oh, gute Nacht. Gute Nacht, Euer Ladyship. Ja, mit dir. Und das Silber, ist das schon poliert? Die letzten Herbsttage fielen in die Düsternis des Winters. Ja, das muss natürlich noch. Constance beachtete es so wenig wie möglich. Gut. Sie hatte sich dazu erzogen, das englische Wetter unbewusst zu ertragen. Sie hasste es. Der größte Teil des Tages war zwar ausgefüllt mit notwendigen Haushaltsarbeiten und sie war irgendwie immer beschäftigt, doch sie hatte an nichts richtig Freude. Sie bemühte sich unendlich um Selbstdisziplin und so ging alles gut. Und doch, sie wusste es. Es war tot. Und wenn man kein Leichnam ist, wenn die Leidenschaft des Lebens sich noch in einem regt, wird sie von Zeit zu Zeit heftige Beunruhigung und bittere Auflehnung gegen die Disziplin des Leichnams hervorrufen. Schenkst du mir bitte noch eine Tasse Tee ein, Conny? Ja, natürlich. Es war beruhigend, in Cliffords Zimmer zu sitzen und ihn vorlesen zu hören. Seine Stimme war kultiviert, er las gut. Und man vermied so vieles, was vulgär und unwürdig war. Danke dir. Gerne. Ach ja, ich wollte Parkin noch Anweisungen geben. Glaubst du, mein Rollstuhl schafft die schlammigen Wege? Constance fühlte in sich den inneren Drang, laufen zu müssen. Es drängte sie hinaus, fort vom Haus. Ich kann es ihm ausrichten. Ich wollte eh noch einen Spaziergang machen. Die Luft ist so weich und still. Ja, das ist nett. Ich danke dir. Das Leben im Wald hatte sich zurückgezogen. Und die vertrauten Orte hatten etwas tief Entrücktes. Zwischen den Bäumen herrschte eine unberührte Stille von tiefster Tiefe. Jetzt ist er nicht da. Constance ging wieder vor das Haus, als der kleine Spaniel des Wildhüters sie freundlich bellend begrüßte und vor ihr herlief um das Haus herum. Constance folgte ihm und blieb plötzlich wie angegossen stehen. Parkin stand, bis zum Gürtel entblößt, vor einer Waschschüssel. Er tauchte den Kopf mehrmals in das warme, dampfende Seifenwasser und rieb sich heftig Hände und Nacken und Haare. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Sie stören nicht, Euer Ladyship. Ich bin gleich fertig. Einen Augenblick. Der weiße Torso des Mannes war ihr so schön erschienen, als müsse er aus der Welt der Götter stammen. Was tat es, wer er war? Sie hatte Schönheit gesehen, lebendige Schönheit. Es war, als hätte Gott sie angerührt und ihr das Leben wiedergegeben. Jetzt bin ich bereit, Milady. Ich konnte ja nicht wissen, dass sie hier... Sir Clifford wollte Ihnen eine Nachricht schicken. Ja. Ja. Wollen Sie nicht reinkommen? Nein, danke. Sie überbrachte schnell die Nachricht ihres Mannes. Sie war unkonzentriert. Und es erschien ihr falsch, dass dieser alltägliche Mann diesen Körper, diese Wölbung von weißer, lebendiger Kraft haben sollte. Ich wollte nur ausrichten, dass es wieder Verbiss bei den neuen Anpflanzungen auf der Schonung gibt. Ja, schon gut, Milady. Ich werde dafür sorgen, dass es nicht mehr vorkommt. Wie Sir Clifford es wünscht. Vielen Dank. Guten Abend. Guten Abend. Euer Ladyship. Ob er ihr wohl nachsah? Sie wandte sich nicht um. Sie fühlte, dass er ihr nachsah. Er würde etwas Dummes und Gemeines denken. Na gut, mochte er denken. Die Leute waren alle so. Doch sobald sie zwischen den Bäumen war, blickte sie zurück. Die Tür war geschlossen. Und sie war enttäuscht. Als sie wieder zu Hause war, schien ein anderes Ich ihr inneres Heim zu suchen. Ein neuer Funke des Erlebens hatte soeben ihr Herz berührt und eine Brandwunde, eine entzündete Stelle hinterlassen, die sie nicht mit dem Balsam des Vergessens salben konnte. Sie schlüpfte in ihr Nachthemd und ging unendlich traurig zu Bett. Würde alles, was sie im Leben kennenlernte, Mädchenzeit und Altweiberleben sein? Hatte sich schon verstohlen und boshaft der Körper einer alten Frau in sie eingeschlichen? Weihnachten war vorüber. Clifford war erschöpft. Er hatte Schmerzen und lag viel zu Bett. Er verharrte stundenlang in dem aschgrauen Schweigen eines gleichsam ausgebrannten Grolls. Constance' Existenz übersah er völlig. Und das schien sie sogar von ihrer Existenz an sich abzuschneiden. Sie hatte das Gefühl, sich in einem Vakuum abzuquälen. Kein Leben kam zu ihr herein, sie begann düster zu werden. Ihre golden-rötliche Hautfarbe hatte einen erdigen Ton angenommen. Und sie war dünn geworden, sehr dünn. Und sie sandte einen Hilferuf an ihre Schwester Hilda, die sie sofort besuchen kam. Aber Conny, was ist denn los? Es ist mir in letzter Zeit nicht gut gegangen. Und ich bin wohl sehr dünn geworden. Aber ich weiß nicht, was los ist. Aber du bist ja richtig krank. Hast du eine Vorstellung, was es sein könnte? Ich habe nicht viel Kraft. Sonst fehlt mir nichts. Ich denke, wir sollten das lieber sofort feststellen lassen. Und zwar von meinem Arzt in London. Ich sage Clifford Bescheid. Die beiden Schwestern bereiteten sogleich ihre Abreise vor. Wir werden nur eine Nacht fort sein. Das macht dir doch nichts aus, Clifford. Es ist mir grässlich, Marshall überlassen zu sein. Du solltest eine Pflegerin haben. Ich will keine Pflegerin. Hab genug von Krankenschwestern. Was wirst du machen, wenn du Conny verbraucht hast? Sodass sie nichts mehr tun kann für dich? Dann werde dir jeder eine Krankenschwester brauchen. Du bist kein lustiger Patient, Clifford. Ich würde denken, du weißt das. Der Arzt in London hatte Conny dringend geraten, ihr Leben zu ändern. Für eine Weile von zu Hause fortzugehen, sich abzulenken von den Sorgen. Doch sie weigerte sich störrisch. Ihre Schwester Hilda aber konnte sie überzeugen, wenigstens eine Pflegerin für Clifford anzustellen. Vielleicht können wir Mrs. Bolton bekommen. Sie ist Witwe und sie war lange Jahre Gemeindeschwester in Tavis Hall. Clifford würde wahrscheinlich nichts gegen sie einzuwenden haben. Mrs. Bolton freute sich sehr über das Angebot. Hilda merkte allerdings auch, dass sie Sir Clifford nicht mochte. Überhaupt die Chatterleys nicht. Aber sie wollte ja nur die Sympathie der Frau für Constance gewinnen. Und an einem liegt mir viel, Mrs. Bolton. Dass sie für meine Schwester, für Lady Chatterley, tun, was sie können. Ich fürchte, Sir Clifford braucht einfach ihr Leben auf. Er bringt sie um. Der Arzt in London hat klipp und klar gesagt, dass das Leben meiner Schwester auf dem Spiel steht, wenn man ihr keine Erleichterung verschafft. Ich hoffe sehr, dass Sie sie dazu bewegen können, so viel wie möglich auszugehen, fort von diesem Haus. Bestimmt. Meiner Meinung nach war es immer ein verfluchtes Haus, ein niederdrückender Ort, dieses Rugby. So kam Ivy Bolton nach Rugby. Hilda fuhr ab und das Haus nahm einen neuen Rhythmus an. Die alte gespannte Vertrautheit zwischen Clifford und Constance war verschwunden. Mrs. Bolton war immer da. Ein merkwürdiges Bindeglied zwischen der Welt der Dienstboten und Cliffords Räumen. Sie half Clifford abends beim Zubettgehen und hatte ihr Schlafzimmer dem seinen gegenüber. Alle schweren, intimen Handreichungen, die Constance getan hatte, übernahm sie nun. Und sie machte es sehr gut. Clifford jedoch nahm es zutiefst übel und sein Verhältnis zu Conny wurde nie wieder ganz dasselbe. Die Gespräche zwischen ihnen verliefen heftiger. Sie widersprach ihm mehr als früher. Und sie spürte, wie daraufhin eine Welle des Abscheus nach der anderen Clifford erfasste. Des Abscheus vor ihr. Sie fühlte die vielen Wurzeln, die sie aneinander banden, zerreißen. Und sie war froh. Eine wunderliche Freude überkam sie. Wollen Sie nicht einen Waldspaziergang machen, Milady, und sich die Narzissen hinter dem Haus des Waldhüters ansehen? Es gibt weit und breit nichts Hübscheres zu sehen. Sicher würden Sie gerne einen Strauß für Ihr Zimmer pflücken. Narzissen? Sind da wirklich Narzissen? Das wäre zu schön. Und plötzlich wurde Lady Chatterley klar, dass sie keine toten Dinge mehr wollte. Keine Motoren, keine Maschinen, keine Reichtümer und keinen Luxus mehr. Sie wollte lebendige Dinge, nur lebendige Dinge. Gras und Bäume und Blumen, die für sich selbst sorgten. Und Vögel und Tiere, Wiesel und Kaninchen, Habichte und Hänflinge, Wild und Wölfe, Lämmer und Füchse. Es musste wieder Leben auf Erden geben und weniger Menschen. Ich fragte mich, was das Klopfen ist. Na, die Brutkörbe für die Fasanen müssen gerichtet werden, Euer Ladyship. Ich werde mich einen Augenblick ausruhen, bevor ich weitergehe. Wollen Sie sich eine Weile in die Hütte setzen? Ja, ich glaube. Möchten Sie, dass ich die Tür zumache? Nein. Dann mache ich mal weiter. Ja. Sie war so müde, so bitte? Müde. Hier konnte sie ausruhen. Sie schloss die Augen und alles Leben in ihr wurde still. Sie hörte das Klopfen des Wildhüters, aber das machte es nur noch friedlicher. Beim Wildhüter war es anders. Sein Instinkt sagte ihm, dass sie gekommen war, um ihm nahe zu sein. Und sie würde immer näher und näher kommen wollen. Und er wollte das nicht. Dennoch stiegen plötzlich die ununterdrückbaren Flammen der Begierde in seinem Körper auf. Immer wieder blickte er zu ihr hinüber. Seine Gedanken rasten und kreisten. Nach einer langen Weile stand Lady Chatterley auf und sah Parkin an. Aber der beugte sich über seine Arbeit. Sie kam zu ihm herüber. Und er blickte rasch zu ihr auf. Es ist hübsch hier. So friedlich. Ich würde gern manchmal in die Hütte kommen und ein Weilchen hier sitzen. Haben Sie einen zweiten Schlüssel für die Hütte? Nein. Bloß den einen. Können Sie mir einen besorgen? Einen zweiten Schlüssel für die Hütte. Wo soll ich den hernehmen? Sie werden einen machen lassen nach dem, den Sie haben. Wenn Sie mich wissen lassen, wann Sie ihn brauchen. Ich werde es wissen lassen. Guten Abend. Guten Abend. In stummer, kalter Wut nahm er seine Arbeit wieder auf. Das war erst der Anfang. Er sah es. Sie würde ihn vertreiben. Der Tag war nicht fern, an dem er den Wald würde verlassen müssen. Am nächsten Tag regnete es in Schauern. Lady Chatterley war noch immer verbittert über die Unfreundlichkeit des Wildhüters. Aber am Nachmittag hatte sie das Gefühl, sie müsse ersticken. Das Haus, dieser Haufen alten Mauerwerks lastete unerträglich auf ihr. Sie musste hinaus. Der Wald zog sie an mit stummer magnetischer Kraft. Sie wollte keinesfalls zur Hütte gehen, aber ein Wolkenbruch, der sie überraschte, zwang sie dazu, dort Schutz zu suchen. Haben Sie keinen zweiten Schlüssel gefunden? Nein, aber es macht nichts. Ich kann mich ja unter dem Vordach unterstellen. Ja, zu dieser Zeit bin ich selbst oft hier. Ich muss nach den Vögeln schauen. Natürlich. Sie wollen doch hier alleine sein. Sie wollen doch nicht hier sein, wenn ich hier die ganze Zeit rumturne. Sie stören mich nicht. Ich würde gern kommen, wenn Sie hier sind und Ihnen helfen, wenn die kleinen Fasanen ausschlüpfen. Ich dachte nur, vielleicht... Vielleicht was? Dass Sie vielleicht nicht hier mit mir allein sein wollen. Mit Ihnen allein? Ich habe doch keinen Grund, mich davor zu fürchten, hier mit Ihnen allein zu sein. Fürchten? Nein. Ich habe nur gedacht, dass Sie es vielleicht nicht mögen. Doch. Ich mag es gern, wenn Sie hier sind. Dann bin ich gar nicht mehr einsam. Wie es euer Ladyship beliebt. Nun gut. Vielen Dank. Dann komme ich vielleicht manchmal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Flossi. Du kennst mich doch nicht, wahr? Komm her, Flossi. Platz. Konstanz ging eine Zeit lang nicht in die Nähe der Hütte und sah auch den Wildhüter nicht. Sie fühlte sich verwirrt und ein wenig gedemütigt. In seinen Augen hatte ein seltsam selbstsüchtiges Lächeln der Selbstzufriedenheit geflackert. Auch wenn er es vielleicht gar nicht wollte. Zu Hause hatte sie ein subtileres Beispiel, nämlich Mrs. Bolton, die Clifford unterkriegte. So ein schöner Tag. Wenn ich Sie wäre, würde ich ein bisschen im Stuhl hinausfahren. Ja, meinen Sie? Vielleicht tue ich es. Vielleicht aber auch nicht. Ach, würde es Ihnen was ausmachen, die Vase mit den Narzissen dorthin zu stellen, wo das Licht schön drauf fällt? Auf die Kommode? Da? Nein, ein bisschen nach vorn. Ja, ein bisschen nach rechts. Nach rechts. So, das ist doch gut. Jetzt kann ich Sie am besten sehen. Sie sind sehr schön. Finden Sie nicht auch? Oh ja, Sie sind bezaubernd. Und wie Sie duften. Ja, den Duft mag ich nicht. Er ist ein bisschen wie ein Begräbnis. Ja, vielleicht. Er war ihr immer überlegen. Aber dadurch, dass sie immer nachgab, blieb sie letzten Endes die Überlegene. Soll ich Sie heute Morgen rasieren oder wollen Sie es selbst tun? Ich weiß nicht. Da war etwas, worüber ich nachdenken wollte. Würden Sie wiederkommen, wenn ich klingle? Sehr wohl, Sir Clifford. Es war Frühling geworden. Im grünlichen Licht eines Aprilabends flöteten Amseln das alte Triumphlied des Lebens. Viele Schlüsselblumen zeigten jetzt ihre kalten Gesichter, die doch hell und dem Leben weit geöffnet waren. Die Vögel zwitscherten, zwitscherten, zwitscherten und riefen laut mit der Stimme des Lebens. Der Wald war wie das Leben selbst. Conny ging im erregenden Wunder des ersten Frühlingszwielichts, während die Vögel ungestüm riefen und das gelbe Abendlicht zwischen den zum Aufgehen bereiten Baumknospen verschmolz. Schließlich bog sie in den Pfad zur Hütte. Der Hund schlug leise an und der Wildhüter sah ihr entgegen. Wie nett. Ein Häuschen für die Vögel. Ja, ein kleines Schutzdach. Es ist Frühling. Haben die Vögel ihre Nester gebaut? Ja, gleich hier ist ein Zaunkönignest. Schauen Sie hier. Oh. Ich wäre ein Vogel. Wirklich? So ein kleiner wie der? Ja. Oh. Es wird dunkel. Sie werden nicht mehr lang sehen können. Oh, das mag wohl sein. Ich habe den Schlüssel für Sie, wenn Sie ihn wollen. Ja? Wie freundlich von Ihnen. Werde ich Sie auch bestimmt nicht stören, wenn ich komme? Oh, wenn ich euer Ladyship nicht störe, ich? Sie sind sehr willkommen, ich meine. Tun Sie, wie es Ihnen beliebt, es gehört ja Ihnen. Ja. Aber ich wollte Ihnen nicht in die Quere kommen. Sie kommen mir nicht in die Quere! Von nun an ging sie fast jeden Tag zur Hütte. Sie fühlte sich hier merkwürdig zu Hause, als wäre es ihr eigentliches Zuhause. Es machte nichts aus, ob Parkin da war oder nicht. Manchmal unterhielt sie sich mit ihm, obwohl sie hinterher nicht hätte sagen können, worüber. Meistens schwiegen sie einfach. An einem schönen, warmen Abend lief sie zur Hütte. Die jungen Fasanen begannen auszuschlüpfen. Der Wildhüter verschloss gerade die Brutkästen. Komm, na, los. Ist ganz schön frech. Wie viele sind inzwischen ausgeschlüpft? Oh, sie sind fast alle raus. Sehen Sie. Sehen Sie. Sie spähen heraus nach mir. Oh, ich muss sie anfassen. Warten Sie, ich gebe Ihnen eins raus. Komm, na komm. Oh. So. So, hier. Bitte. Oh. Ist das nicht anbetungswürdig? Wie herrlich. Sie zitterte. Er stand so dicht neben ihr. So klein. Widerwillen stiegen ihr Tränen in die Augen und sie biss sich auf die Lippen. So keck. Aber sie senkte den Kopf, um die Tränen zu verbergen. Das ist eins von den lebhafteren. Fehlt Ihnen was? Es ist nur, dass sie sich so gar nicht fürchten. Parkin legte die Hand sanft auf den Rücken der Kauernden und langsam, sanft glitt seine Hand in blinder Liebkosung ihren Rücken hinunter bis zu ihren Lenden. Nicht weinen. Er nahm den kleinen Vogel aus ihrer Hand und schob ihn sanft wieder unter die Hände. Tun Sie es wieder zurück. Unbewusst kehrte seine Hand sofort zurück, sie zu berühren, sie zart zu streicheln. Seine Hand glitt langsam um ihren Körper, bis sie ihre Brüste berührte. Willst du kommen? Seine Finger hörten nicht auf, ihre Brüste zu liebkosen. Ihre Tränen waren plötzlich versiegt. Seine Hand an ihrer Brust. Sie nahm seine Hand und stand auf. Komm in die Hütte. Er reichte ihr eine Decke. Hier, bitte. Da kannst du deinen Kopf drauflegen. Er nahm sie in die Arme, tastete nach ihrem Körper, tastete mit blindem Instinkt nach dem Hügel ihrer Lenden und sie unterwarf sich in einer Art Schlaf. Sie fühlte ihn langsam und liebevoll und ungeschickt an ihren Kleidern nesteln. Dann das ekstatische Erdbeben gleich einer Flamme, als er die weiche, nackte Innenseite ihrer Schenkel berührte. Aber sie gewahrte nichts von dem unendlichen Frieden, als sein Körper in den ihren eindrang. Das war für den Mann. Der unendliche Frieden des Eindringens in die Frau seiner Begierde. Die Aktivität und der Orgasmus waren Wandheit. Und hinterher Stille. Nun ja. Die große Stille. Es musste so kommen. Als er, die Arme fest um sie gelegt, seine Nacktheit an der ihren, so musste es wohl, neben ihr lag und sie nicht verließ. Ich muss schnell nach Hause. Komm nicht mit. Ich komme bald wieder. Es tut dir nicht leid, nicht wahr? Mir? Nein, dir? Ich bin froh. Sie ging ruhig und froh nach Hause. Aber er war sich dessen nur bewusst, dass sie dorthin gegangen war, wohin er ihr nicht folgen konnte. Konstanz ihrerseits war in so gehobener Stimmung wie seit Jahren nicht. Als wären alle Schwierigkeiten der Welt weggerollt. Sie wollte das Erlebnis mit Parkin wiederholen. Sie hatte es sozusagen noch nicht ganz begriffen. Und am nächsten Abend ging sie wieder zur Lichtung und wartete. Es war 6:30, es dunkelte schon, als er plötzlich auftauchte. Du kommst spät. Ja. Wolltest du nicht, dass ich heute auf dich warte? Werden die Leute im Schloss sich nicht was denken, wenn du jeden Abend hierher kommst? Sie denken gar nichts. Wolltest du in die Hütte? Nur um abzuschließen. Tut es dir leid? Wegen gestern? Mir? Auf dich kommt es an. Tut es dir leid? Ich war so froh. Findest du nicht, dass du dich erniedrigt hast mit so einem wie mir? Erniedrigt? Wieso? Deinem Bediensteten deines Mannes. Vielleicht hast du das Gefühl, etwas verloren zu haben. Das ist es nicht, euer Ladyship. Ich kann nicht euer Ladyship zu dir sagen und dann... Ich will nicht, dass du euer Ladyship sagst. Mir liegt gar nichts daran. Ich mag es wirklich nicht. Und wenn du mich gern hast, hast du mich gern? Ja. Ja. Nun gut. Wenn es dir einerlei ist, wenn du es willst. Wenn du wüsstest, wie viel es für mich bedeutet. Ja, dann wollen wir nachgeben. Was nützt das drüber reden? Du weißt, was du tust. Er nahm sie in die Arme und drückte sie an sich, strich über ihren Körper. Sie hörte, wie sein Atem stockte, als er sie berührte. Unter ihrem leichten Unterrock war sie nackt. Seine Finger liebkosten weiter die zarte, warme, heimliche Haut ihrer Taille und Hüften. Er kniete nieder und rieb seine Wangen an ihren Schenkeln und ihrem Leib. Und als er sie nahm, schien er sie schon viel besser zu kennen. Ich kann nicht lange bleiben. Du bist so spät gekommen. Die Zeit ist diesmal kurz. Sie fühlte sich schön. Einmal musst du alles ausziehen, ja? Nun muss es wärmer werden. Küss mich. Junge, wenn du dich in mich verguckt hast. Du solltest dich in einen von deiner Art vergucken. Du kannst mich nicht heiraten, weißt du. Du würdest es nur bereuen. Ich komme morgen wieder. Ich kann. Gute Nacht. Gute Nacht, euer Ladyship. Warum hast du das gesagt? Naja, das bist du doch, wenn du fort bist. Am nächsten Tag brachte sie es nicht fertig, zur Hütte zu gehen. Eine Art Widerwillen hielt sie zurück. Auch als der Nachmittag kam, konnte sie nicht zur Ruhe kommen. Sie fühlte sich elend, ärgerte sich über sich selbst und kam sich gelähmter vor als Clifford. Sie musste raus. Sie brauchte Bewegung. Sie brauchte den Wald. Sie nahm nicht den Weg zur Hütte, sondern ging über das Wildgehege. Als sie auf dem dunklen, einsamen Pfad um eine Kurve bog, stand ihr plötzlich das Herz still. Nanu, was ist denn? Wie kommst du hierher? Nein, wie kommst du hierher? Wolltest du zur Hütte? Nein, ich... Ich wollte nach Hause. Aber du hattest doch gesagt, ja, dass... ich weiß. Wolltest du etwa vorbeischleichen, so tun, als hättest du mich nicht gesehen? Seine Arme schlossen sich instinktiv, wieder seinen Willen, fester um sie. Ihr Wille schien sie zu verlassen. Sie gab nach. Er führte sie zu einer Stelle mit dürren Zweigen, breitete seinen Mantel aus und legte sie darauf. Ohne Zeit zu verlieren, zog er sie aus und zerriss in seiner Hast ihre Unterwäsche. Da erwachte etwas in ihr. Ein seltsamer Schauer, wie sie ihn noch nie erlebt hatte, erwachte dort, wo er in ihr war. In wilden Stößen, wie wilde, wilde Glocken. Es war wunderbar, wunderbar. Und sie klammerte sich an ihn und stieß völlig unbewusst wilde, unartikulierte kleine Schreie aus. Aber zu bald war es vorbei. Sie klammerte sich in einer Art Angst an ihn, damit er nicht von ihr abließe. Und er presste sich an sie, bis er wieder in sie eindrang und die Schauer wieder erwachten. Wilder und wilder, wie brausende, läutende Glocken. Schneller und schneller, bis zu einem Höhepunkt, einer Ekstase, einem Orgasmus, in dem sich alles in ihr verflüssigte. Als sie zu sich kam, wusste sie, dass das Leben sich für sie verändert hatte. Mit ihm verändert. Diesmal sind wir zusammengekommen. Wirklich? Ja. Ich bin dir schrecklich dankbar für dieses... Das hat nichts mit mir zu tun. Parkin brachte Lady Chatterley bis zu dem großen Reitweg und kehrte in die Bäume zurück, aus denen er gekommen war. Komm. Sie lief weiter in den Park. Komm. Es war die Macht der Leidenschaft, die sich ihrer bemächtigt hatte. Oh. Hat dein Vater sich entschieden, wo er im Juni hingeht? In die Nähe von Biarritz. In die Villa Natividad. Und, fährst du mit? Ja. Soll ich nicht? Nein, nein, nein. Ich hoffe nur, dass du keine ernsthafte Liebschaft anfangen willst. Ich möchte mich darauf verlassen können, dass das, was zwischen uns besteht, ewig ist, was du auch sagen magst. Ja. Aber viele Dinge sind ewig. Ich weiß, du hast diese Idee, ein Kind zu haben. Wir haben auch darüber gesprochen. Sei um Gottes Willen vorsichtig. Ich bitte dich, was für eine Art Mann du dir zum Vater deines Kindes aussuchst. Glaubst du, dass du mir versprechen kannst, dich bei dieser Sache nicht an jemand anderen zu binden? In welcher Weise binden? Naja, Liebesgeschichten en grand sérieux. Der schreckliche Zwang, verliebt zu sein und sich befreien zu wollen. Oh, befreien. Ich glaube nicht, dass ich mich von der Ehe mit dir befreien möchte. Dann brauche ich mir auch keine Sorgen zu machen. Es ist etwas Ewiges zwischen uns. Und wenn ich weiß, dass du es fühlst, ist es mir ziemlich egal, ob du es zugibst oder nicht. Aber ihr war es ziemlich gleichgültig, ob zwischen ihnen etwas Ewiges war. Ausgedehnte Ewigkeiten langweilten und reizten sie. Die Zeit bis zum Abend wurde ihr lang. Du siehst, ich bin gekommen. Ja, das sehe ich. Komm her. Ich habe Sir Clifford gesagt, dass ich vielleicht ein Kind bekomme. Das hast du ihm gesagt? Ja. Weißt du, es könnte doch sein und ich würde mich freuen. Und Sir Clifford würde es als eigenes annehmen? Das sagte er, ja. Aber ich wurde dabei nicht erwähnt. Nein. Also, dafür hast du mich gebraucht, was? Ein Baby. Ich weiß nicht. Ich wollte. Ich wollte dich. Ja, dich. Ich will dich. Und vielleicht ein Baby. Dann überkam sie wieder unversehens die Leidenschaft und der Körper des Mannes erschien ihr seidig und kraftvoll und ein reines Gottesgeschöpf. Und dann kam der wundervolle Schauer in ihr und die kurzen, scharfen Schreie brachen aus ihr hervor. Du musst mal für eine Nacht ins Haus kommen. Du musst kommen und mit mir schlafen, ehe du mit deinem Vater wegfährst. Wir sind nie richtig allein gewesen. Ja. Liebst du mich? Es sieht so aus. Und ist es dir gleichgültig, ob ich dich liebe oder nicht? Was würde das schon nützen? Wieso? Du und ich, wir können doch nicht ans Heiraten denken. Könntest du daran denken? Nun, ja, könntest du. In gewisser Weise fühle ich mich mit dir verheiratet. Ja, manchmal. Warum nicht manchmal deine Frau sein, solange wir leben? Warum muss es eine reguläre Ehe sein? Und du glaubst, das ginge? Ja, warum nicht? Es wäre hübsch, wenn du manchmal meine Frau sein könntest, solange wir leben. Solange wir es wollen, wenn es ginge. Warten wir es ab. Lass mich dann und wann deine Frau sein. Und du mein Mann. Willst du? Willst du mein Mann sein, so wie jetzt? Dann und wann? Ja, ich will, ich will. Solange wir es können. Aber warum nicht immer? Sir Clifford und Lady Constance Chatterley hatten einen langen Waldspaziergang gemacht und begaben sich auf den Heimweg. Clifford steuerte den Rollstuhl, der sich mit zittrigen kleinen Rucken langsam bergauf quälte. Sehr gut ging es nicht. Und dann ging auch noch der Motor aus. Du solltest lieber Parkin rufen. Wir werden ihn eine Weile verschnaufen lassen. Ruf ihn. Zum Teufel, sei doch einen Augenblick still. Warum rufst du ihn nicht? Warum verschwendest du deine Nervenkraft? Sonst steckt dieser Idiot seine Nase in alles. Hallo? Nicht Clifford. Hallo? Conny hatte Parkin gerufen, der auch bald zur Stelle war. Hallo? Er bot sich an, den Rollstuhl bergauf zu schieben. Aber Sir Clifford war äußerst ungehalten. Er wollte keine Hilfe. Er befahl seinem Angestellten wider besseren Wissens, ihm auf keinen Fall zu helfen. Doch der Motor schaffte es nicht. Und Clifford saß weiß vor Wut hilflos in seinem Stuhl. Als Parkin ihm unaufgefordert helfen wollte, den Stuhl zu schieben, verlor Clifford völlig seine Beherrschung und brüllte ihn an. Ich schaffe alleine, bitte! Sir, lassen Sie mich Ihnen doch helfen! Wollen Sie mich ich schiebe Sie den wollen Sie wohl loslassen? Auf, das macht ich kann nicht aus, kontrollieren können! Parkin trat zackig wie ein Soldat zur Seite und der Rollstuhl begann rückwärts zu rollen. Clifford, die Bremse! Pass auf! Sir! Offenbar bin ich jedermann hier auf Gnade und Ungnade ausgeliefert. Mit dümmlich gerecktem Hals schoss ein Fasanenhahn über den Reitweg. Niemand wollte sprechen. Ein unbewegliches Tableau vivant zwischen zerquetschten Berghyazinthen. Ich fürchte, ich habe wegen diesem teuflischen Ding meine Beherrschung verloren. Es ist ärgerlich. Können Sie mich vielleicht nach Hause schieben, Parkin? Ja, Sir. Constance fand den Auftritt ihres Mannes unmöglich und es gab am Abend eine heftige Auseinandersetzung. Sie ging frühzeitig in ihr Zimmer, nahm ein Bad. Um 9:30 stand sie auf, zog ein Kleid über ihr Batistnachthemd, zog Schuhe mit Gummisohlen an und warf sich einen Mantel über. Ohne Angst ging sie ruhig durch den halbhellen Park, eine gewisse Härte im Herzen. Der Tag hatte sie so traurig gemacht. Und es war falsch, in einer solchen Stimmung zu einem Rendezvous zu gehen. Ja. Du bist sehr pünktlich. Geht es dir auch gut? Ich ziehe meine Schuhe aus. Meine Füße sind nass. Ihr wurde heiß und sie legte ihren leichten Mantel ab. Parkin knöpfte seine Gamaschen und schnürte dann seine groben Stiefel auf. Hast du deine Frau eigentlich geliebt? Nein. Nie. Und sie hat es mir immer gesagt. Aber im ersten Jahr war ich scharf auf sie. Das wusste sie. Sie machte mit mir, was sie wollte. Rumpelte mich irgendwie in Handschuh. Und ich ließ sie. Dafür musste ich später bezahlen. Aber sie hat dich geliebt? Nein. Sie wollte bloß mit mir ihren Willen haben. Und dann ihre Füße an mir abwischen. Hast du geglaubt, dass du nie wieder mit Frauen etwas zu tun haben würdest, nachdem deine Frau fort war? Ey, frag mich nicht. Ich weiß nichts. Aber es tut dir nicht leid, dass du mich hast. Nein. Es wird wahrscheinlich zu noch mehr Schwierigkeiten führen. Aber es ist geschehen. Was nützt also das Reden? Und wenn ich mir eine Frau genommen habe, na gut. Ich will lieber eine Frau haben und, wie soll ich sagen, einen guten Fick und hinterher dafür erschossen werden, als keine Frau haben und keinen Fick. Und nicht erschossen werden. Würdest du mich lieben? Ich würde dich lieben, wenn du geliebt werden willst. Kommst du nach oben? Als Constance ins Bett ging, umklammerten seine Hände plötzlich ihren Körper, schlossen sich um ihre Brüste. Er streifte ihr Nachthemd hoch, um ihren Körper mit heftigen Küssen zu bedecken und dann seine Wangen an ihr warmes Fleisch zu drücken. Wirst du mich auch sicher lieben? Ja. Ich werde dich lieben. Du sollst mich lieben, du sollst mich lieben. Zieh dein Hemd aus. Dann zieh du dein Nachthemd aus. Gehorsam begann sie, das zarte Hemd über den Kopf zu ziehen und er sah zu. Sah zu, wie ihre Brüste zitterten, als sie zum Vorschein kamen. Dann wandte er ihr den Rücken zu, um sein Hemd auszuziehen. Sie streckte vom Bett die Hand aus und legte sie auf die Taille seines warmen, weißhäutigen Körpers. Sie fühlte seinen Körper zusammenzucken. Dreh dich zu mir um, bevor du die Kerze ausbläst. Er drehte sich langsam um, unwillig in seiner preisgegebenen, erregten Nacktheit. Sag mir, dass es nicht nur das Ficken ist. Er sah, wie sie seinen Phallus ansah, dann ihm in die Augen blickte, mit großen, seltsamen blauen Augen. Was damit nur meinst? Sie legte die Arme um seine Mitte und ihre schwingenden Brüste berührten die Spitze seines aufgerichteten Phallus in einer Art Huldigung. Er drückte die Kerze aus und drang sofort in sie ein. Hinterher schlief er, sie in der Umschlingung seiner Arme haltend, ihre Brust in der Höhlung seiner Hand. Sie drehte sich in seinen Armen und klammerte sich an seinen Körper, drängte sich an ihn und spürte bald den Beginn der Einströmung der Kraft in seinen Körper. Und ihr Fleisch bebte und schien zu schmelzen, während er in sie eindrang und sie in aufeinanderfolgenden scharfen, sanften Wellen unaussprechlicher Lust zum Schmelzen brachte. Dann schlief auch sie, wie er geschlafen hatte. Bis zum nächsten Morgen. Bett. Erst 7:15. Du wirst gehen müssen. War es für dich so schön wie für mich? Ja. Weißt du, was Liebe heißt? Sag ja. Du bist in diesem Augenblick bei mir. Und für diesen Augenblick gehörst du mir. Nicht wahr? Möchtest du hier leben? Wenn die Welt anders wäre, täte ich es liebend gerne. Hier bleiben bei dir. Und mit dir Kinder haben. Wenn die Welt nur anders wäre. Ja. Die Welt müsste anders sein. In ihrem Zimmer lag ein Brief von ihrer Schwester Hilda, die ihr den Ablauf der Reise mitteilte. Vater fährt diese Woche nach London. Also werde ich Donnerstag in einer Woche, dem 7. Juni, bei dir sein. Dann können wir, wenn du fertig bist, ungefähr zur Teezeit aufbrechen. Ich muss ja nicht unbedingt einen Abend in Rugby verbringen, damit Clifford sich bemühen kann, zu zeigen, wie widerwärtig ich ihm bin und wie er meine Existenz ignorieren kann. Ich weiß, er verabscheut mich, weil ich dich entführe. Je schneller wir also wegfahren, desto besser. Lass mich wissen, dass es dir gut geht und dass du einverstanden bist. So sicher sie nicht weg wollte, so sicher musste sie weg. Es war unvermeidlich, sie fühlte es. Es war ihr Schicksal. Und sie musste es Clifford erzählen. Und? Wie lange bleibst du? 4 bis 5 Wochen. Das heißt, wenn du überhaupt zurückkommst. Wenn überhaupt? Erinnerst du dich nicht, du wolltest dir doch ein Baby auflesen. Oder die Vorbedingungen für ein Baby. Auf der Reise, auf Beschluss des Familienrates und mit Hilfe deiner Schwester. Das kommt darauf an. Das kann man wohl sagen. Hast du etwas dagegen, meine Bedingungen zu hören? Warum solltest du eine Bedingung stellen? Ich werde der gesetzliche und stellvertretende Vater des Kindes sein. War dir das entfallen? Und die Bedingung? Gut, das Kind muss von beiden Eltern aus Englisch sein und von väterlicher Seite mindestens anständiger Herkunft. Ich habe deinen Begriff von Anstand nie ergründen können. Clifford gab sich ironisch und überlegen. Er hatte sich endgültig verändert. Er war stets innerlich auf der Hut, misstrauisch und übelnehmerisch. Er hatte tief in sich einen tiefen, unüberwindlichen Groll, einen Groll gegen die ganze Schöpfung. Kann ich die Flut der sexuellen Liebe dich fortreißen, nicht nur in die Arme und das Bett, sondern sogar in die ständige Häuslichkeit eines anderen Mannes? Und wenn es so käme? Wolltest du die Scheidung? Ich nehme an, du würdest einwilligen. Da bin ich nicht so sicher. Mach, was du willst. Denk, was du willst. Träum, was du willst. Und wenn du mich vertreibst, bitte, tu, was du willst. Aber sprich nicht zu mir darüber. Also du bist mehr so für die verwegenen Taten, oder? Wie sollen wir das Kind denn nennen? Heurika oder Bentrovato? Klein Benny, sag mal. Konstanz ging hinaus. Sie fürchtete sich wirklich vor ihm. Er beherrschte sie in gewisser Weise. Aber mehr noch fürchtete sie sich vor Parkin. Oder vor sich selbst unter Parkins Einfluss. Darum schob sie es bis zum letzten Tag vor ihrer Reise auf, zu ihm in den Wald zu gehen, Sie ging zur Hütte, machte ein Feuer im Kamin und wartete auf ihn. Flossi! Ja! Oh. Hast du mich vermisst? Du hast mir auch gefehlt. Ich dachte, du wärst verloren gegangen. Nicht verloren. Ich hatte zu tun. Ich fahre für einen Monat mit meiner Schwester nach Frankreich. Wann fährst du? Morgen. Wohin? Zur spanischen Grenze. Wo der Krieg war? Nein, an die Bucht von Biscaya. Und Sir Clifford fährt nicht mit? Nein. Und was sagt er, dass du ihn allein lässt? Ach, er hat nichts dagegen. Hast du? Was würde es nützen? Es ist nur ein Monat. Und du wirst dich freuen, wenn ich wiederkomme? Hoffen wir es. Weißt du, ich finde es richtig, für eine Weile fortzugehen. Ich bin jetzt seit 4 Jahren ohne jede Abwechslung. Ja. Es wird dir gut tun. Ihr war heiß vom Feuer und vom Laufen im Regenmantel. Der Regen, der erst nachgelassen hatte, plätterte plötzlich aufs Dach wie nach einem Donnerschlag. Ich möchte in den Regen rauslaufen. Und nass werden. Mit nichts an. Ich will ihn fühlen. In einem Augenblick hatte sie sich völlig nackt ausgezogen und lief mit einem wilden Lachen hinaus in den Platzregen. Er sah sie mit ausgestreckten Armen wunderlich und bleich und leuchtend über den Rasen laufen. Sie wurde schimmernder und undeutlicher. Und Parkin staunte und lächelte und zog sich dann auch nackt aus und folgte ihr in den Regen. Er jagte sie und dann fiel sie in seine Arme und Parkin lachte ein unheimliches, leises Lachen, als er das weiche, kühle Fleisch ihres Körpers an seinem spürte. Und er warf sie ins nasse Gras und drang sofort in sie ein, in eine heftige, kurze, scharfe Umarmung, die schon bald vorbei war. Sie gingen zurück zur Hütte. Würde es dir gefallen, wenn ich eine kleine Farm kaufte? Und du könntest dort leben und arbeiten. Ich habe genug eigenes Geld. Und du wärst dein eigener Herr. Und du? Ich weiß nicht. Vielleicht würde ich zu dir kommen und mit dir leben. Wir müssen uns beide scheiden lassen. Würdest du gern eine eigene Farm haben? Ich glaube nicht, dass ich möchte, dass eine Frau mir ein Geschäft einrichtet. Das glaube ich nicht. Ich bin nicht irgendeine Frau. Wenigstens nicht für dich. Du könntest mit der Farm anfangen. Und dann könnte ich kommen und mit dir leben, wenn wir beide geschieden sind und wenn wir zusammen leben wollen. Und jedenfalls könnte ich manchmal kommen und bei dir wohnen. Du würdest nie mit mir auf einer kleinen Farm leben wollen. Du würdest nie Miss Oliver Parkin sein wollen. Warum nicht? Ich denke doch. Wir wären unabhängig und wenigstens könnten wir abwarten, wie die Dinge sich entwickeln. Nein, es steht eine Menge zwischen uns und deiner Heirat. Denken wir nicht daran. Küss mich. Küss mich und lass uns nicht daran denken. Ja. Ich komme morgen Nacht zu dir. Soll ich? Soll ich? Und Hilda kann am Ende des Weges auf mich warten. Nach einem fiebrigen Vormittag hörte Constance gegen Mittag Hildas Wagen. Hilda war so ruhig, so ernsthaft und gesetzt wie immer. Bist du fertig zur Abfahrt? Ich kann es nicht erwarten. Aber es macht dir doch nichts aus. Ich möchte über Nacht hier in der Nähe bleiben. Wo? Weißt du, ich habe mich in einen Mann verliebt. Es ist unser Wildhüter. Euer Wildhüter. Aber wirst du das nicht später bereuen? Ich glaube nicht. Weißt du, bisher hat Sex mir eigentlich nichts bedeutet. Und jetzt ist es herrlich. Aber kommt es darauf an? Auf lange Sicht? Im Augenblick kommt es furchtbar darauf an. Hilda begleitete ihre Schwester bis zum Haus von Parkin. der sie eher unwillig hereinbat. Hilda verbarg nicht ihre Skepsis und Verachtung. Sie sind also Mr. Sie sah keinerlei Zukunft für das ungleiche Paar aus so verschiedenen Klassen und empfand das alles als vertane Zeit. Zu trinken? Für mich? Was trinkt man? Wasser? Und ihn machte die Diskussion mit Hilda ziemlich ärgerlich. Conny und Parkin brachten sie zu ihrem Auto und verabschiedeten sich. Conny war ein bisschen jämmerlich zumute. Gepudelte Schnepfe. Nein, mir ist jetzt nicht danach. Aber gib mir deine Hand. Ich glaube, die Bolschewisten hatten doch recht, sie zu zerschmettern. Zu was sind sie Nütze? Wir. Leute! Aber gefiel dir Hilda nicht? Naja, ich höre schon auf. Entweder wir oder sie. Die einen oder die anderen müssen vernichtet werden. Wer? Wir oder wer? Die Leute. Die anderen Leute. Aber das sind alle außer dir und mir. Eine komische Art Wut war in ihm. Doch würde ihn das nicht hindern, sie zu lieben. Es war eine Wut, die ihr Verlangen nach ihm weckte. Eine seltsame atmosphärische Wut, die sie in ihrem Körper fühlen wollte. Es war Sinnlichkeit scharf wie Feuer, das die Seele zu Zunder verbrannte. Und jetzt endlich fühlte sie, dass sie sich dem eigentlichen Grund ihrer Natur, ihrem furchtlosen, sinnlichen Ich näherte. Sie hatte geglaubt, sie würde sich schämen, aber sie schämte sich nicht. Sie fühlte, dass sie einen Gefährten gefunden hatte. Und das war es, was die ganze Zeit auf dem Grunde ihrer Seele geschlummert hatte. Der Hunger nach dem verwegenen, sinnlichen Gefährten. Parkin war sehr still beim Frühstück. Er dachte an die Abreise. Komm, deine Schwester wartet auf dich. Wir müssen gehen. Sie folgte ihm durch den Wald bis zu der Stelle, wo Hilda mit dem Wagen auf sie wartete. Siehst du, da vorne ist sie. Geh weiter, ich will im Wald bleiben. Sie sah ihn in plötzlicher Bestürzung an. Bis zu diesem Augenblick hatte sie sich nicht klargemacht, was es bedeutete, dass sie sich von ihm trennen muss. Sie starrte ihm ins Gesicht. Mit einer heftigen Handbewegung hieß er sie gehen. Und sie kroch durch das Unterholz auf ihre Schwester zu. Da bist du ja endlich. Komm, sie stieg in das Auto und blickte den Feldweg zurück. Aber sie sah ihn nicht. Nichts. Nicht einmal Flossi. Sie winkte mit ihrem Hut, während Tränen ihre Augen blendeten. Komm, lass uns fahren. Aber Conny hörte nichts vor bitteren Tränen. Sie hatte sich nie klargemacht, dass es eine Trennung war. Und vielleicht kam der Tod so wie dies. Unbekannt. Das Wetter war vollkommen in Biarritz. Strahlender Sonnenschein, dabei eine frische Brise, welche die Olivenbäume silbern schimmern ließ. Die Berge falteten sich steil und geheimnisvoll. Das Meer war frisch und belebend. Aber die merkwürdige, robuste Amüsierfreudigkeit dieser gesellschaftlichen Welt reizte Lady Chatterley jetzt so, dass sie hätte schreien können. Diese Frivole zur Schaustellung der Sorglosigkeit. Das harte, gefühllose Geschwätz von Leuten, die sich amüsieren, weil sie es sich vorgenommen hatten. Und die nie endenden Versuche, komisch, witzig, humorvoll zu sein. Oh Humor! Oh dieser tödliche Sinn für Humor! Außerdem hatte sie den Verdacht, dass sie schwanger sei. Conny, schau. Wieder ein Brief für dich. Von Clifford. Auch wir haben unsere gelinde örtliche Aufregung. Parkins Frau ist unerwartet zurückgekommen. Er warf sie aus dem Haus und verschloss die Tür, aber jetzt wohnt er bei seiner Mutter. Ich werde ihn nicht rufen lassen, bis er zu mir kommt. Ich habe diesen Leckerbissen lokalen Mülls von unserer speziellen Wühlmaus, unserer Aaskrähe, unserer heiligen Ibis, unserem intimen Bussard, Mrs. Ivy Bolton. Fehlt dir was? Hast du schlechte Nachrichten bekommen? Mir fehlt nichts. Nur, dass alles so idiotisch ist. Hier, lies. Oh. Oh Gott. Und hier. Ja, es ist ärgerlich. Aber schließlich, wenn du das Kind bekommst, vielleicht ist es das Beste zur Beendigung der Affäre, wenn er seine Frau wieder zu sich nimmt. Die Affäre, wenn er seine Frau wieder zu sich nimmt. Das Kind. Affäre. Jeder Satz war eine tödliche Beleidigung für Conny. Sie musste unbedingt Genaueres wissen und schrieb Mrs. Bolton einen Brief. Weitschweifig wusste Mrs. Bolton in ihrer Antwort, alle Kleinigkeiten genauestens zu berichten. Doch die Neuigkeiten schockierten Conny. Oliver hat gesagt, er müsse weggehen. Und Clifford sucht schon nach einem neuen Wildhüter. Oh mein Gott. Er geht weg. Und er will sich von seiner Frau scheiden lassen. Mein Gott, wie schmutzig und furchtbar das alles ist. Sei froh, dass du hier bist. Nein, nein, bin ich nicht. Ich schreibe ihm und fahre zurück, so schnell wie es geht. Herzlich willkommen. Lady Chatterley wurde von Mrs. Bolton und Clifford bei ihrer Rückkehr empfangen. Und? Er beugte sich über sie, legte seine Hand auf ihre Schulter und küsste sie auf die Stirn. Er sah sie an mit diesen scharfen, kalten Augen. Ausgezeichnet. Wie fremd seine Hand auf ihrer Schulter. Sie wollte sich bücken und ihr ausweichen. Wie fremd sein nacktes Gesicht so nah an dem ihren. Sie hatte ihn physisch vergessen, während sie fort war, und seine Wirklichkeit war ein Schock für sie und machte ihr Angst. Und auch er merkte mit einem plötzlichen Temperaturwechsel, wie fremd, wie fern er und sie einander waren. Sie waren getrennt. Schön, dass Sie wieder zu Hause sind, Milady. Möchten Sie eine Tasse Tee? Das wäre sehr nett. Ich mache mich nur schnell frisch. Clifford Chatterley zog sich schnell zurück. Er war müde. So hatte Lady Chatterley genügend Muße, die drängenden Fragen mit Mrs. Bolton zu besprechen. Gibt es etwas Neues in dem Parkins-Skandal? Nein, Milady, nichts Neues. Ich glaube, Mr. Parkins Frau ist anderswo hingegangen. Und Mr. Parkin hat hier aufgehört. Er wohnt bei seiner Mutter. Er geht auch weg. Oder ist schon weg. Nach Kanada, heißt es. Aber wann hat er hier aufgehört? Gestern, um 12 Uhr. Ich glaube, der neue Mann ist schon in dem Haus. Nun ja, dann will ich mal. Milady? Parkins Mutter wohnte in Terrace Hall in einem alten Häuschen. Dem letzten in der Reihe. Es hatte keinen Garten. Nur einen kleinen, ziegelgepflasterten Hof mit dem Wasserhahn an der Außenwand. Die Tür stand offen. Er saß auf einem Stuhl. Und ihre Blicke begegneten sich. Conny sprang fast das Herz aus der Brust. Sie sah die eigentümlichen kleinen Flecke von Totenblässe auf seinen Backenknochen, durch tiefes Elend verursacht. Und die geistesabwesende Spannung in seinen Augen. Ich bin gestern Abend zurückgekommen. Ja, ich hab's gehört. Du gehst fort? Ja, heute Abend. Wohin? Nach Sheffield. Hast du andere Arbeit gefunden? Ja. Was für Arbeit? Schwerarbeit, Stahlwerk. Es tut mir so leid. Du machst mir keine Vorwürfe, nicht wahr? Dir? Pff, wofür? In seinen Augen war nur Schmerz und Härte und Gereiztheit. Nein, nicht wahr? Wollen wir gehen und uns irgendwo in den Wald setzen? Ja, vielleicht. Langsam gingen sie zu dem Haseldickicht. Parkin warf Jacke und Hut ab und sie setzten sich unter einen großen Eichbaum. Alles war grün, grün, mit schmerzhafter, überwältigender Vegetation von Farnwedeln und dem Geruch der Farnsporen. Es war wie in einem Meer, dessen Wogen über einem zusammenschlugen. Er saß unbeweglich und stumm. Du gehst sehr ungern fort, nicht wahr? Sieh mich an. Warum wendest du immer dein Gesicht ab? Ich möchte dir etwas sagen. Ich glaube, ich bekomme ein Kind. Du wirst Sir Clifford nicht sagen, von wem das Kind ist, nicht wahr? Ich glaube nicht. Wenn du es tätest, würde er es nie schlucken. Warum hast du Clifford? Ich hasse ihn nicht. Doch, du hast alle. Gerade jetzt hasse ich alle, da hast du recht. Und mir ist, als hätte ich Gift geschluckt. Und hätte den ganzen Bauch voll davon. Ist es sehr schlimm für dich, in Sheffield arbeiten zu müssen? Ja, sehr schlimm. Wärst du gerne hier geblieben? Ich habe immer gewusst, dass das mal ein Ende haben wird. Ich habe immer gewusst, dass ich aus diesem Wald rausgeschmissen werden würde. Es konnte nicht dauern. Aber hör zu. Warum lässt du mich nicht eine kleine Farm kaufen und du bewirtschaftest sie für uns? Geh nicht nach Sheffield. Lass mich mal sehen, was ich allein schaffen kann. Und wenn ich nicht vorwärts komme, dann kann ich immer noch zu dir kommen. Wie viel wirst du in Sheffield verdienen? 7, 6 den Tag und ich muss meiner Mutter 15 Schilling die Woche geben. Das kommt mir furchtbar wenig vor. Natürlich, wenn man mehr gewöhnt ist. Du willst ja nicht, dass ich nach Kanada gehe. Noch nicht. Nein, geh noch nicht. Erst vertraue auf mich, ja? Es würde dir nicht gefallen. Es würde etwas in dir töten. Ich weiß es. Du hast eine Begabung zum Leben. Verdirb sie nicht. Du musst mir helfen, auch zu leben. Wir wollen nur leben. Es geht nicht darum, etwas aus dem Leben zu machen. Es handelt sich nur darum, das Leben zu leben. Gott sei Dank, dass ich das Geld von meiner Mutter habe. Versprich mir, dass du nie eigensinnig sein wirst. Ja, ich habe nichts anderes als mein Leben. Wenn ich als Wildhüter für Sir Clifford arbeiten kann, kann ich auch Farmarbeit für dich machen und brauche mir darum nicht schlechter vorkommen. Nur wollte ich... Ich könnte unabhängig sein und mir meinen Lebensunterhalt allein verdienen. Das ist mir gleich. Ich gebe dir morgen das ganze Geld und lasse dich kaufen, was du willst, wenn du es nur nimmst. Nein. Nein. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Mach nicht, dass ich mich klein fühle und niedrig. Lass mich dich auf meine Art lieben. Lass mich. Du kannst über mich lachen, aber du darfst nicht wollen, dass ich mir klein vorkomme. Lach über mich. Ich hab's gern, wenn du über mich lachst, aber sei nett zu mir. Und sei nicht groß, denn ich habe das Gefühl, dass ich keinen Platz in der Welt habe und kein bisschen Wert für jemand, wenn nicht für dich. Du bist gut zu mir und das erschreckt mich ein bisschen. Ich bin nun mal weder klug noch reich, aber ich weiß, dass ich kein Lügner bin. Und das ist alles, was ich über mich sagen kann. Und ich glaube, ich würde auch so bald tot sein, wenn du jetzt nicht wärst. Er hielt ihre Hand fest an sich gedrückt. Plötzlich wandte sie sich um und warf sich an seine Brust. Sie klammerte sich an seinen Körper. Das war es, was sie hauptsächlich wollte. Ihn lebend und atmend nah bei sich fühlen. Nimm mich. Nimm mich, wenn du mich haben willst. Du willst mich nicht haben. Warum will ich nicht? Vielleicht denkst du an das Kind? Aber du bedeutest mir mehr als das Kind. Er zog sie ein wenig fester, wärmer an sich und küsste sanft ihr Haar, während sie sich an seine Brust schmiegte. Aber du liebst mich. Ja. Eine nur, weil es jetzt besser ist zwischen uns. Dann küss mich. Ich werde kommen und dich in Sheffield besuchen. Darf ich? Ja. Und wir werden nicht Lebewohl sagen. Ja. Weil du mich liebst, nicht wahr? Ja, ich werde es noch einmal sagen. Ja. Genügt das? Und versprich mir, dass du nicht elend sein wirst. Nein. Nein. Du hast mich kuriert. Es geht mir gut. Lady Chatterley und Oliver Parkin schrieben sich anfangs oft. Doch die Arbeit in der Fabrik war für den ehemaligen Wildhüter kaum zu schaffen. Er fühlte sich zerschlagen, hatte sich eine Schulter verrenkt und seine Hände waren wund und geschwollen. Er konnte nicht mehr schreiben. Constance Chatterley erfuhr davon und reiste nach Sheffield. Du darfst nicht von mir weggehen. Sie tastete nach seiner Hand. Und die schloss sich für einen Augenblick mit diesem sanften, starken Griff des Vertrauens um die ihre. Dann entspannte sie sich. Sie fühlte die raue Haut, die Schwielen und die hässlichen, nur halb verheilten Wunden. Ist das sehr schlimm? Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Aber warum sollst du dich daran gewöhnen? Andere Männer müssen das auch, so ungefähr alle anderen Männer. Aber du bist nicht andere Männer. Verlass mich nicht. Ja, du mich auch nicht. Er schlug einen Fußweg ein, der an verlassenen Hundezwingern vorbei nach Valley Mill führte. Hier war es einsam. Sie gingen in eine kleine Mulde im Wald und setzten sich unter die Bäume ins hohe Farngras hinter großen Rosenbüschen. Ich muss dich berühren. Ich muss dich berühren oder ich sterbe. Er knöpfte seine Hose auf und zog das Hemd von seinem Körper. Dann berühre mich. Sie legte die Arme um seinen nackten Leib und schmiegte ihr Gesicht in seinen Bauch. Und er streckte die Hände unter ihr Kleid, bis er geduldig ihren nackten Körper halt fand. Halt mich fest. Halt mich. Dann streichelte er sie unendlich beschwichtigend für sich und sie. Er zog sie ein wenig dichter an sich heran, bis seine Hände auf ihrem nackten Körper einzuschlafen schienen und sie, an sein Fleisch geschmiegt, eindöste. Und wieder war ihr Schoß weich vor Frieden und jenem wunderlichen Glück, über das man keine Gewalt hat, außer um es zu töten. Wenn ich wirklich möchte, dass du etwas tust, wirst du es dann tun. Conny und Parkin gingen langsam über den grasbewachsenen Hügel, von dem aus man das graugrüne Land überschaute. Drüben war Hags Farm und dahinter Underwood, das Bergwerksdorf und die Zechen und die Mühlteiche in Valley. Verlassen. Verlassen wie alles, was nicht Kohle oder Eisen war, tief unten. Diese tote Landschaft. Du darfst nicht glauben, dass du mich einfach verlassen kannst. Wirst du zu mir kommen, wenn ich dich brauche, auch wenn du nicht geschieden wirst? Wenn ich es nicht aushalten kann, wirst du kommen und mit mir leben? Sogar schon nächsten Monat? Wir können nach Italien gehen, wenn du willst. Wenn du das Gefühl hast, es ist das Beste, dann komme ich. Ich werde alles tun, was du willst, wenn es zum Besten ist. Ich schätze, es nützt nichts, den Stolzen zu spielen. Weder für mich noch für sonst jemand. Aber ich kann mich weiter nach Landarbeit umsehen. Und dann... Du wirst zu mir kommen, wenn ich es nicht aushalten kann? Ja. Ja. Lady Chatterley's Lover. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von D.H. Lawrence. Aus dem Englischen von Susanne Rademacher. Hörspielbearbeitung Klaus Schmitz. Lady Constance Chatterley, Nora von Waldstetten. Sir Clifford Chatterley, Jens Harzer. Oliver Parkin, Bernhard Schütz. Mrs. Bolton, Susanne Lothar. Sir Malcolm Reed, Gerd Baltus, Hilda, Chris Pichler und als Erzähler Silvester Groth. Dramaturgie Thomas Fritz, Komposition Henrik Albrecht, Schnitt Hans-Peter Runert, Ton Holger König, Regieassistenz Corinna Waldbauer, Regie Claudia Johanna Leist. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2011.